Ding. Club Ding mit Florian. Und mit einem schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute für euch DJ Ellie Oaks aus Österreich an den Plattentellern, eine Stunde lang. Und wir starten rein mit Different Ray, Dafka, Los Baos, Stone Cold Percussions trifft so ein bisschen auf Housey Twist. Und danach gibt es Oliver Heldens und Chantel mit Bukovina 2023, Remake des Hits Disco Partisani aus dem Jahr 2007 von Chantel. Am Mikrofon ist der Florian, Servus. We'll be right back. unser Ding. Club-Ding. Thank you. und Trev mit That Feeling. Klassischer EDM-Song, springt vielleicht so ein bisschen die heutige Soundlandschaft, geht aber gut nach vorne. Jetzt für euch im Clubding Daniel Ilsina mit Lizzy und Send Me. Afro- und Melodic House aus Italien, trifft so ein bisschen auf südafrikanische Sängerin Lizzy und gibt eine gute Kombi ab. Ne? Cats and Dogs für euch direkt danach und Nala mit Hot Mess, It's the Sexy Voice, Lyrics, Voice und Beat, unschlagbare Kombi wirklich. Und Nando habe ich mit Tell Me für euch. Room, no lights on. Think about you at midnight. We'll be right back. Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Für euch in der Mix. Fran Bortolossi, Colombo, Antonio Dalbo mit Fashion Show. Ganz passend zur anstehenden New York Fashion Week gibt es die Fashion Show, auch wenn das wohl kaum etwas miteinander zu tun hat. Aber ich kann mir so eine Fashion Show mit Catwalk gut auf diesen Track vorstellen. Vielleicht pickt ihn ja irgendein Designer für seine Show. Danach habe ich für euch Ademar mit Interstellar, Track by Mexican Wunderkind. Ademar im Remix, ebenfalls von zwei Mexikanern, Mexican Power, also für die nächsten 6 Minuten. Und dann habe ich für euch noch Mike Morrissey mit Malfunction. Fängt ein bisschen härter an, als der Song eigentlich ist. Das Clubding hier für euch. unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Jeden Montag ab 22 Uhr. Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Unser Ding. Club Ding. gerade ein paar Tracks am Stück gehört. Da war Ellie Brown als erster dabei mit Diamonds on My Mind. Ganz wichtiger, richtig geiler Work Hard, Play Hard Flavor. Dann hatten wir Oliver Hunterman mit Dimension. Spätestens jetzt waren wir im Keller angelangt. Und Danka mit Invictus Techno, wie er für mich im Buche steht. Catchy Tunes, absolutes Must-Listen. Jetzt für euch ein Künstler, eine Stunde lang in The Mix. In seiner Insta-Bio steht Music Producer aka Random Button Presser. Der DJ-Job sieht tatsächlich manchmal so nach wildem Knöpfedrücken aus, aber das scheint DJ Ali Oaks ganz gut zu können. Der gebürtige Österreicher lebt inzwischen in Berlin, hat sich dort bereits in der Szene einen Namen gemacht, unter anderem mit offiziellen Remixen für namhafte Künstler wie das DJ-Duo Yunadas und Toby Romeo. Heute ist er mit einem Mix eine Stunde lang bei uns im Clubding. Just like the way. Why don't we call it love? Why don't we call it love? Why don't Show me. up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. Let's get percolating, fire waiting, soldiers. was mine on the day I leave. Falling through you was my only crime. I don't care what they say, I'm gonna do it anyway. It's the only thing I see, always staring back at me. I've been left in the dark, standing cold in the night. Memories of your taste, I've been holding on tight. Thank you. skin. And the way that I kiss his taste, sweeter after drinking. And the way that I rage into your love while you breathe me in. Just so you can fill me with you even when I'm not around. Don't forget my love. No. Don't hurt me no more. send my body in a overdrive. We'll be right back. What if I escape with